Ein deutsches Märchen. Die mit Sternen besetzten Pantoffeln. Es war einmal eine böse und abscheuliche Königin namens Margret. Sie war gemein und behandelte ihre königlichen Untertanen miserabel. Diese Suppe ist absolut kalt. Wachen, schickt ihn sofort in den Kerker. Aber Eure Majestät, der Herd war nur aus für eine Minute. Der arme Koch wurde ohne einen Fehler getan zu haben aus dem Esszimmer geschleppt. Der treueste ihrer Untertanen war Octavius. Er war böse und teuflisch, genau wie seine Königin. Die Leute aus ihrem Königinreich beschwerten sich nicht darüber, wie sie sie behandelte. Sie fuhren mit ihrem Leben fort, aßen ihre Brotkrusten und machten ihre Arbeit. Eines Morgens, als zwei Mädchen auf dem Weg zum Brunnen waren, sahen sie ein schönes Paar Pantoffeln in der Mitte des Stadtplatzes liegen. Sie waren mit Sternen übersät und strahlten so sehr, wie es noch nie jemand zuvor gesehen hatte. Oh mein Gott, diese Pantoffeln sind so schön. Sie sind prächtig. Man kann Sternbilder und Galaxien sehen, die in diesen Sternen herumwirbeln. Ich frage mich, woher diese Pantoffeln stammen. Sie müssen sicherlich ein Geschenk der Sternenfeen sein. Die Mädchen erzählten ihren Freunden von den mit Sternen besetzten Pantoffeln und innerhalb kürzester Zeit hatte sich die Nachricht über das ganze Königreich verbreitet. Als Octavius von diesen magischen Pantoffeln erfuhr, dachte er bei sich: Ich werde Königin Margret von diesen Pantoffeln erzählen und dann wird sie mich belohnen. Octavius ging zur Königin. Er erzählte ihr von den magischen Pantoffeln und wie schön sie waren. Als sie das hörte, war Königin Margret begeistert und wollte sofort in den Besitz der Pantoffeln gelangen. Geh und hol mir diese Pantoffeln! Sofort, Octavius! Ich fürchte, das geht nicht, Eure Majestät. Oh, hast du gerade nicht geht zu mir gesagt? Wie kannst du es wagen, deiner Königin zu widersprechen? Wachen! In den Kerker mit ihm! Gerade als die Wachen Octavius packten, um ihn in den schmutzigen kleinen Kerker zu werfen, kreischte er und sagte: Nein, nein, meine Königin, die Pantoffeln lassen sich nicht fangen. Wartet! Es wird gesagt, dass nur Würdige in der Lage sein werden, die Pantoffeln zu erlangen. Und wenn sie sie an eine andere Person weitergeben, wird auch sie der magischen Pantoffeln würdig sein. Nun, offensichtlich ist niemand würdiger als ich, eure Königin. Ich werde sofort diese Pantoffeln holen gehen. Bringt ihn in den Kerker, sagte ich. Die Königin forderte ihre Kutsche an und machte sich auf den Weg zum Stadtplatz. Eine Parade von königlichen Eskorten führte den Wagen an. Sie schwenkten ihre Fahnen, um die Ankunft ihrer Königin auf dem Stadtplatz anzukündigen. Alle Menschen aus verschiedenen Teilen der Stadt standen auf dem Stadtplatz und die mit Sternen übersäten Pantoffeln herum, um zu sehen, was passieren würde, wenn die Königin ankam. Als die Kutsche den Stadtplatz erreichte, rollten die königlichen Diener den roten Teppich aus und standen auf beiden Seiten. Der Protokollchef machte einen Schritt voraus. Meine Damen und Herren von Zamania, ich präsentiere Ihnen Ihre königliche Hoheit, Königin Margret. Die Kutschentüre öffnete sich und Königin Margret trat heraus, winkte ihrem Volk zu, doch alle Augen waren auf die Pantoffeln gerichtet. Wissen Sie nicht, dass ich hier bin? Gerade als Königin Margret im Begriff war, die Menschen bestrafen zu lassen, weil sie ihre Anwesenheit nicht würdigten, sah sie die mit Sternen besetzten Pantoffeln in der Mitte des Platzes. Ah, das ist das fabelhafteste Paar Pantoffeln, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Königin war von den Pantoffeln fasziniert und ging so schnell, dass sie praktisch zu ihnen rannte. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid, um diesen großen Moment zu erleben. Wenn ich diese Pantoffeln anziehe, denn ich weiß, dass ich, sobald meine Füße sie berühren, die attraktivste Herrscherin sein werde, um die mich alle Königreiche beneiden, die man kennt. Also wollte die Königin in die Pantoffeln treten. Sie zog ihre goldenen Schuhe aus und hob ihren Fuß, um ihn in die majestätischen Pantoffeln zu stecken. Gerade als sie dabei war, ihren Fuß hineinzulegen, rutschten die mit Sternen besetzten Pantoffeln einfach zur Seite und ließen die böse Königin das Gleichgewicht verlieren und umfallen. Die Leute hielten ihr Lachen zurück, und kicherten leise vor sich hin. Worüber lacht ihr denn? Die Königin richtete sich wieder auf und versuchte es ein zweites Mal. Wie ihr seht, bin ich zu müde durch den ganzen Weg hierher. Deshalb bin ich nicht in der Lage, diese Pantoffeln anzuziehen. Die Königin versuchte noch einmal, die Pantoffeln anzuziehen, doch die Pantoffeln drehten sich wieder weg. Die Menschenmenge war überrascht, als sie sah, dass ihre Königin nicht in der Lage war, die Pantoffeln anzuziehen, und begannen miteinander zu flüstern. Es scheint, dass unsere Königin nicht würdig ist. Ich wusste es. Nur jemand mit einer Seele, die so hell wie Sonnenstrahlen und so freundlich wie Mondtropfen ist, kann als würdig für diese Pantoffeln aus Sternenstaub angesehen werden. Die Königin war wütend, als sie feststellte, dass sie die Pantoffeln nicht tragen konnte, und sie fuhr zurück zum Palast. Gerade als Königin Margaret sich besorgt und wütend auf ihren Thron setzte, kam einer ihrer königlichen Untertanen zu ihr und sagte, dass Octavius einen Weg kenne, die Pantoffeln zu erlangen. Bringt ihn sofort zu mir! Ich will hören, was er zu sagen hat! Octavius wurde aus dem Kerker zurückgeholt und vor die Königin gestellt. Sag mir, Octavius, was kann ich tun, um diese schön mit Sternen besetzten Pantoffeln zu bekommen? Es gibt eine Prinzessin aus dem Land Nokovia. Sie gilt als die schönste und reichste im Land und kann auch dieser Pantoffeln sicher würdig sein. Willst du mir damit sagen, dass ich mir von jemand anderem meine Pantoffeln wegnehmen lassen soll? Oh, nein, nein, Majestät. Wir werden sie bitten, sie euch zu geben, sobald sie sie trägt. Und dann werdet ihr die Schönste im ganzen Land sein. Ich verstehe. Schick einen Boten zu ihrem Schloss und sag der Prinzessin, dass ich auf ihre Ankunft warten werde. Am nächsten Tag kam die Prinzessin von Nokovia an und ging zum Stadtplatz, wo die Pantoffeln waren. Sie versuchte, die Pantoffeln zu tragen, aber alles war vergeblich. Die magischen Pantoffeln wichen auch ihren Füßen aus. Nichts nutzt. Du hast nichts Gutes bewirkt. Diese Pantoffeln gehören noch immer nicht mir. Vergebt mir, Eure Majestät. Ich werde sofort eine Lösung finden. Octavius dachte eine Weile nach und beschloss dann, zur alten Einsiedlerin im Wald zu gehen. Er erreichte die Einsiedlerin, die ihm von der Tochter eines Hirten namens Alice erzählte. Alice gilt als die freundlichste Person des ganzen Landes. Mit einer Seele, die so hell wie Sonnenstrahlen und so freundlich wie Mondtropfen sein kann. Nun, genau das ist es, wonach ich gesucht habe. Octavius dankte der Einsiedlerin und fuhr fort, die junge Hirtin zu finden. Als er sie schließlich fand, erzählte er ihr alles. Alice stimmte zu, der Königin zu helfen. Gemeinsam gingen sie zum Stadtplatz. Als Alice die Pantoffeln sah, war sie sehr skeptisch. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Sie sehen aus, als wären sie zu groß, um mir zu passen. Alle Leute standen herum und warteten sehnsüchtig darauf, dass Alice die mystischen Pantoffeln anzog. Als sie ihren Fuß hob, kamen die mit Sternen besetzten Pantoffeln näher an ihren Fuß heran und passten sich perfekt ihren Füßen an. Die Hirtin ist würdig. In dem Moment, als Alice die Pantoffeln anzog, wurde sie von magischem Sternenstaub umgeben. Wunderbar! Absolut wunderbar! Jetzt bleibt nur noch für dich, dass du mir die Schuhe gibst. Schnell! Alice nickte und übergab die Pantoffeln fröhlich der Königin. Und als Königin Margaret die Pantoffeln trug, umgab beide das magische Funkeln des Sternenstaubs. Die Königin trug nun die Kleidung der Hirtin und Alice fand sich in der königlichen Kleidung der Königin wieder. Was hast du getan? Ich befehle dir, das sofort rückgängig zu machen. Du bist nicht mehr die Königin. Wachen, schick die arme Frau sofort in den Kerker. Verräter! Wie kannst du es wagen, mich in den Kerker zu schicken? Nein, nein, nein, nein! Wartet! Du wirst dafür bezahlen, Octavius. Wartet! Es gibt keinen Grund, jemanden irgendwo hinzuschicken. Ich bin sicher, dass es einen Ausweg geben wird. Ich will keine Königin sein. Alle waren deswegen schockiert. Sie dachten nicht daran, dass Alice so freundlich und selbstlos wäre. Plötzlich sprach die Einsiedlerin, die auch zufällig dort war. Die Pantoffeln haben sich an Alice gebunden, da sie würdig ist. Auch wenn sie sie nicht trägt, werden sie nur auf ihren Befehl hören. Um den Zauber rückgängig zu machen und ihr das Königreich zurückzugeben, müsstest du, Königin Margaret, all die schlechten Taten und das schlechte Verhalten gegenüber ihrer Untertanen verzeihen. Alice, eine freundliche und bescheidene Person, verzieh der Königin. Oh, wer bin ich, dass ich Eurer Majestät vergebe? Aber wenn es das ist, was es braucht, um den Zauber umzukehren, dann ja. Ich vergebe dir, Königin, vom ganzen Herzen. Sobald sie das sagte, waren die beiden von magischen Sternenstaub umgeben und Königin Margaret war als Königin in ihrer Kleidung zurück. Die mit Sternen besetzten Pantoffeln gingen jedoch zurück zu Alice. Danke vielmals, oh gütige Jungfrau. Ich habe all das Falsche erkannt, was ich getan habe. Ich weiß jetzt, dass es wichtig ist, bescheiden und freundlich zu sein. Ich brauche diese Pantoffeln nicht mehr. Ich werde darauf hinarbeiten, eine würdige Königin für mein Volk zu sein. Alle waren froh, das zu hören. Es lebe Königin Margaret! Es lebe Königin Margaret! Es lebe Königin Margaret! Königin Margaret war dankbar und gab allen Menschen ihres Königreichs ein paar Schuhe und reichlich Nahrung, um alle Familien zu ernähren. So lebte das gesamte Volk von Zamania glücklich bis ans Ende seiner Tage. In der Zwischenzeit gab Alice die mit Sternen besetzten Pantoffeln zurück und sie wurden auf dem Stadtplatz aufbewahrt. Dort strahlten und glitzerten sie und erinnerten alle daran, dass es besonders wichtig ist, freundlich und ehrenwert zu sein.